Kapitel 71. Chris kommt zu Tina. Sie trinken noch einen Orangensaft 50-50 mit Mineralwasser. Tina sagt: Chris, du singst gut. Danke. Plötzlich wird Chris nervös. Er sagt nichts. Dann fragt er: Tina, möchtest du mit mir singen? Kapitel 72. Was? Warum? Tina ist total überrascht. Sie sagt: Von wem weißt du, dass ich singe? Von Paula. Aber, nichts aber, sagt Chris. Singst du mit mir oder nicht? Tina nickt. Okay, wir singen das letzte Lied zusammen. Kapitel 73. Die Pause ist zu Ende. Chris geht auf die Bühne. Er singt noch ein paar Lieder. Er sieht Tina immer in die Augen. Er singt nur für sie. Kapitel 74. Plötzlich stehen ein zweites Mikrofon und ein zweiter Stuhl auf der Bühne. Chris sagt ins Mikrofon: Heute Abend haben wir einen Gast, direkt aus New York. Dann schreit er: Tina! Tina geht auf die Bühne. Chris sagt: Wir singen Sweet Home Alabama, aber wir denken an Hamburg.